Als das Reetdach auf dem Haus, das ein Berliner Architekt für sich und seine Frau auf dem Grund der Clara Worach bauen lässt, schon beinahe fertig ist? Der Dachdecker und der Gärtner machen gerade Pause, bevor sie die letzten Schilfbünde ins Dach einarbeiten wollen. Gesellt sich der zukünftige Hausherr zu ihnen und fragt die beiden Dörfler, ob sie vielleicht jemanden aus der Gegend wüssten, der bei der Umwandlung des Waldes in einen Garten behilflich sein könnte. Und wie nicht anders zu erwarten, empfiehlt der Dachdecker den neben ihm sitzenden Gärtner, der seinerseits schweigt, dann aber, indem er dem Architekten kurz zunickt, sein Einverständnis bekundet. Gartenarchitekt ist der Vetter des Hausherrn selbst, der im benachbarten Kurort wohnt und nun täglich hinüberkommt, um mit dem Hausherrn und dem Gärtner die Pläne durchzusprechen und die Arbeiten zu beaufsichtigen. Auf der oberen ebenen Fläche zwischen Haus und See soll der Kiefernwald gerodet und Mutterboden aufgeschüttet werden, damit der Rasen gut anwächst. Eingefasst werden soll der linke, kleinere Teil der Wiese, direkt vor dem Haus, von Nadelgehölzen und schwarzem Holunder. Ein Rosenbeet nur wird ihn von der Terrasse trennen. Der größere Teil der Wiese, zur Rechten des Weges, der zum Wasser hinabführt, wird hinten durch den hölzernen Zaun zum naturbelassenen Nachbargrundstück, zum Hang hin durch die große Eiche und eine Gruppe von Tannenbüschen, zur Hausseite durch die Forsythien, Flieder und einige Rhododendren und schließlich zum Sandweg hin von Büschen begrenzt werden, die auf der Feldsteinumfassung des Grundstücks anzupflanzen sind. Einige wenige neue Bäume sollen zum Eindruck einer natürlichen Stufung beitragen, so am Rande der linken Wiese ein Rotdorn, am Rande der rechten eine japanische Kirsche, ein Walnussbaum und eine Blaufichte, jeweils an den Übergängen zu Büschen und größeren, im Hintergrund schon vorhandenen Bäumen gesetzt. Der Hang zum See hin wird zusätzlich zu den Kiefern, jungen Eichentrieben und Haselnussbüschen, die von Natur aus hier wachsen, dicht mit weiteren Sträuchern bepflanzt werden und dadurch größeren Halt bekommen. Durch einen mit gebrochenen Natursteinplatten belegten Weg, der in 8x8 Stufen den Hang hinabführen soll, bleibt der Zugang zum See gewahrt. Da die Fläche unten am Wasser durch die Erlen, die den Uferstreifen bewachsen, besonders schattig und feucht ist, weist der Gartenarchitekt in Absprache mit dem Hausherrn den Gärtner an, dort einige der Bäume zu fällen und den Streifen trocken zu legen. Um diesen Platz, der zum Verweilen nicht wirklich einlädt, dennoch sinnvoll zu nutzen, entscheidet der Hausherr, dort nach seinen Plänen eine Werkstatt und einen Holzschuppen errichten zu lassen. Wo später ein Steg aufgestellt werden kann, wird man sehen. Jede der beiden oberen Wiesen wird durch die natürliche Einfassung zur Bühne, sagt der Gartenarchitekt zu seinem Vetter, dem Hausherrn, während der Gärtner eine Schubkarre mit Komposterde auf das zukünftige Rosenbeet vor der Terrasse ausleert. Der Hausherr sagt, im Grunde kommt es ja immer nur darauf an, den Blick zu lenken. Und auf den Wechsel, sagt der Gartenarchitekt. Licht und Schatten, freie Fläche, dichter Bewuchs, das Schauen von oben, das Hinaufblicken von unten. Der Gärtner verteilt mit der Kante der Schaufel die Erde gleichmäßig auf dem Beet. Die Vertikale und die Horizontale müssen in einem gesunden Verhältnis zueinander stehen, sagt der Hausherr. Genau, sagt der Gartenarchitekt. Und deshalb könnte dieses stufenförmige Abfallen zum Wasser hin, wie es hier von Natur ausgegeben ist, nicht besser sein. Der Gärtner schiebt die leere Karre davon. Die beiden Männer stehen auf der Terrasse und blicken von da aus nach unten auf den See, der zwischen den rötlichen Stämmen der Kiefern hindurch glänzt und schimmert. Der Gärtner schiebt die nächste mit Erde gefüllte Karre heran und leert sie aus. Die Wildnis bändigen und sie dann mit der Kultur zusammenstoßen lassen, das ist die Kunst, sagt der Hausherr. Genau, sagt sein Vetter und nickt. Der Gärtner verteilt mit der Kante der Schaufel die Erde gleichmäßig auf dem Beet. Sich der Schönheit, unabhängig davon, wo man sie findet, zu bedienen, sagt der Hausherr. Genau. Der Gärtner schiebt an den beiden Männern, die auf der Terrasse stehen und schweigen, seine leere Schubkarre vorüber.